WDR 5. Neugier genügt. Wir wurden erwachsen und haben die Verantwortung für uns selbst und unser Land übernommen. Verstanden, dass alles von jedem von uns abhängt. Aber der Preis dafür ist sehr hoch. Wir sind älter geworden und haben uns an das Leben mit dem Tod gewöhnt. Als die ersten beiden Menschen auf dem Maidan getötet wurden, hat das ganze Land vor Trauer den Verstand verloren. Alle haben geweint. Als einen Monat später noch 100 Menschen erschossen wurden, gab es eine landesweite Trauer. Jetzt ist Krieg, wo täglich Dutzende Leute sterben. Und die Menschen nehmen es als gegeben hin. Und das ist eine sehr schlimme Erfahrung. Es gibt Momente im Leben, da macht man nichts Besonderes, außer zu irgendetwas zu gehören. Aber man spürt, dass sie bedeutsam sind. Man hat Angst und freut sich, ist verzweifelt und hat Hoffnung, ist wütend und euphorisch, alles gleichzeitig. Und man fühlt sich so lebendig wie kurz vor dem Tod. Es kann jetzt alles passieren. Man weiß nicht genau was, aber klar ist, es wird nichts mehr so sein wie vorher. Man wird hochgeschleudert von der Geschichtsspirale wie ein Floh auf einer Feder, die gerade aus einer alten Matratze herausspringt. So ein Moment ist jetzt in der Ukraine. Und er dauert schon mehr als ein Jahr seit dem Maidan. Angefangen hat alles mit einem friedlichen Protest, mit viel Hoffnung und Musik. Dann kam die Gewalt. Sie haben einfach wahllos um sich geschossen. Hier ging eine Krankenschwester vorbei, sie war 20, höchstens 25. Und man hat ihr in den Hals geschossen. Blut überall auf ihrem weißen Kittel. Warum? Wieso? Taras, 65, war früher Journalist. Jetzt ist er Aktivist. Er hat einen weißen Rauschebart und trägt einen Bardolino-Hut, Seidenschal und passend dazu eine alte, aber gefleckte Naturfotografenjacke mit vielen Taschen. Er hat die Energie eines Jungen und das Urteilsvermögen eines alten Mannes. Das sieht man an seinem Blick. Er war letztes Jahr da, als die Barrikaden errichtet und als sie zerstört wurden. Als die ersten und die letzten Toten dort fielen. Er hat dafür gesorgt, dass die Leichen vom Maidan nicht verschwanden, dass Verwundete in richtige Krankenhäuser kamen, dort, wo sie nicht entführt wurden. Sie waren Beweise für ein Verbrechen, für das jetzt keiner verantwortlich sein will, und könnten Aufschluss geben, wer und in wessen Auftrag geschossen hat. Taras und einige andere bemühen sich immer noch um Antworten. Meine Angaben wird keiner offiziell bestätigen. Ich kann nur sagen, was wir herausgefunden haben. Dass das Kiewer Krematorium an den Tagen ungewöhnlich viele Leichen verbrannt hat. Es wurden außerdem über 70 Leichen den Dnieper abwärts gefunden und in den Wäldern um Kiew. Sie hatten alle Foltermale. Ich hatte Angst. Das erste Mal in einer Nacht im Dezember. Ich sah einen Tweet auf dem Handy. Spezialpolizei Berkut will Maidan auflösen. Das war mitten in der Nacht. Wir machen also den Fernseher an und sehen diese schlimmen Bilder, wie unzählige Berkut-Einheiten in voller Montur und glänzenden Helmen aus diesen LKWs rausströmen. Von oben sahen sie aus wie schwarzer Kaviar, der aus einer Blechbüchse rausfließt. Und Demonstranten auf der Bühne skandieren: Kiew, steh auf! Kiew, steh auf! Das war ein richtig schlimmer Moment. Und dann stehst du im Pyjama und überlegst im Halbschlaf, was tue ich jetzt? Natürlich will man nicht raus in die Kälte oder verprügelt werden. Und gleichzeitig ist es klar, du kannst jetzt nicht zu Hause bleiben. Also fängst du an, die Freunde zusammen zu telefonieren, Taxis zu organisieren. Und dann kommst du da an und siehst, wie die Menschen wie du in Massen zum Maidan strömen. Und Berkut, dieser schwarze Kaviar, bekommt Angst und packt sich zurück in seine Büchsen und fährt weg. Das war ein unbeschreibliches Glücksgefühl. Жуткое счастье, когда мы видим, как Mitya, 35, ist ein Musiker. Seine Gedanken sind wie seine Locken, die unter seiner Ohrenmütze rausschauen. Wir laufen durchs nächtliche Kiew, während Mitya vor Geschichten und Gefühlen sprudelt. Er verliert immer wieder den Faden und den Weg. Mitya hat jüdische Wurzeln und kommt aus Russland. Er lebt seit 6 Jahren in Kiew und spricht kein Ukrainisch. Und obwohl er selber sich damit unwohl fühlt, wurde er noch nicht angefeindet. Man ist nicht mehr nur Russe oder Ukrainer, Jude, Christ oder sonst was, sondern pro-Putin oder anti-Putin. Das hat Mitya gemerkt, als er mit seiner Klezmer-Band auf dem Maidan die Menge mit jüdischer Folklore anheizte. Auf dem Weg zur Bühne hatte er noch Angst. Diesmal nicht wegen Berkut, sondern wegen den Rechten, die unter den Demonstrierenden waren. Als wir angefangen haben zu spielen, gab es einige Buhrufe. Was soll jüdische Musik auf dem Maidan? Und dann beim zweiten Lied haben alle angefangen zu tanzen und wollten uns nicht gehen lassen. Ich denke nicht, dass es in der Ukraine keinen Antisemitismus gibt. Aber ich habe das Gefühl, dass er auf dem Maidan überwunden war. Das war ein Moment der Erkenntnis, dass alle dazugehören und alle für eine gemeinsame Sache kämpfen. Es war eine euphorische Stimmung. Es war ein Ort der Gleichheit und Brüderlichkeit. Hier konnten sich eine Rentnerin und ein Millionär begegnen und sich total gut verstehen. So ein Ort war das. Es war wie ein Festival. In den ersten Wochen haben ständig Bands und DJs gespielt. Nicht nur, weil heute kein Protest mehr ohne Musik, Social Media oder Hedonismus funktioniert, sondern weil die Menschen sonst einfach erfroren wären. Oder wie lange können sie bei minus 15 Grad unbeweglich aushalten? Mitya und die anderen hatten Tage, Wochen und einige sogar Monate lang aus. Mir очень трудно было как-то убеждать людей, что здесь не за деньги люди стояли, что здесь не платили. Viele ausländische Freunde fragen mich: Wurdet ihr bezahlt? Warum habt ihr euch von der westlichen Ideologie instrumentalisieren lassen? Nein, keiner hat hier Geld bekommen und instrumentalisieren. Vielleicht ja. Aber wenn man einen Hamburger von McDonald's isst, lässt man sich ja auch instrumentalisieren. Dann schon besser für die Freiheit. Hunderttausende Dollar sind täglich geflossen, um den Maidan zu unterstützen. Von westlichen Stiftungen oder hiesigen Geschäftsleuten. Das weiß keiner so genau. Dass der Maidan auch ein Schlachtfeld der russischen und amerikanischen Interessen war, das ist den meisten bewusst. Dass friedliche Demonstrationen für eine europäische Annäherung so ausarten und am Ende ganz Europa davon betroffen sein würde, bestimmt nicht. Doch für jeden persönlich waren sie mehr als ein Katalysator außenpolitischer Prozesse. Вот Майдан надел столько кипиша, столько шума, столько людей это самое взбудоражил, раскидал и изменил их жизнь. Maidan hat so viel angerichtet. Er hat das ganze Land ins Chaos gestürzt, die Menschen übers Land gestreut, Schicksale durcheinander gebracht. Aber hier auf dem Platz warst du im Auge des Orkans. Hier war alles ruhig. Man hatte das Gefühl, genau am richtigen Ort zu sein. Maidan hat unserer Generation ein Recht auf Pathos gegeben. Das war einfach ein echtes Erlebnis des Kampfes für die Freiheit, des Heldentums. Maidan war sehr uneinheitlich. Am Anfang waren es die, die ich den Schaum nenne. Unzufriedene Menschen, die aber immer oben schwimmen, von denen man weiß, dass sie seit Jahren unzufrieden sind, aber nichts ändern können. Dann, als Maidan gewachsen ist, sind wirklich interessante, starke Persönlichkeiten aufgetaucht. Und die waren das Rückgrat des Widerstandes. Die haben die Menschen hinter sich gezogen und haben sie durch diesen ganzen Horror, diese Massentötungen getragen. Doch dann mussten sie wieder nach Hause, denn auf sie wartete Arbeit und Familie. Geblieben ist der Niederschlag, der Abschaum. Menschen, die keinen Job haben, auf die keiner zu Hause wartet, die aber sich mit ihrem Aufenthalt auf dem Maidan Respekt verdienen wollten. Но остался инстинкт, что их должны уважать за то, что они здесь находились, просто находились. Die Taras Abschaum nennt, sind immer noch in Kiew. Männer in Armeekleidung mit finsteren Gesichtern sitzen in billigen Kantinen, stehen in der Metro, suchen nach ihrem Platz im Leben. Vielleicht sind es aber auch sogenannte Tituschke, schlichte athletische Jungs aus den Vororten oder Ex-Kriminelle, die bezahlt wurden, um den Maidan zu destabilisieren. Tituschki haben massenweise Demonstranten verprügelt. Ich habe Leichen mit abgeschnittenen Köpfen hier liegen sehen. Das war das Werk des Lumpenproletariats. Ich habe jetzt genug Material gesammelt, dass ich nachweisen kann, dass während der Proteste Gefangene Polizeiuniformen oder zivile Kleidung und Waffen bekommen haben und zum Maidan in den Bussen gekarrt wurden, damit sie gegen die Demonstranten vorgehen und Angst und Schrecken verbreiten, damit der Platz endlich geräumt wird. Deswegen will hier keiner die Untersuchung, weil alle beteiligt sind. Ich hatte die Möglichkeit, nach Europa oder Russland auszuwandern, und dann hat der Maidan angefangen. Und ich bin geblieben, weil ich geglaubt habe, dass es besser wird, dass auch Russland dann unserem Beispiel folgt und sich dort etwas ändern kann. Und ich muss sagen, es hat sich etwas geändert. Die Stimmung, die gerade in der Gesellschaft herrscht, gefällt mir viel besser als die Stimmung vor dem Maidan. Das, was сейчас происходит в украинском обществе, нравится мне гораздо больше, чем то, что происходило в обществе чуть больше года назад. Алиса ist eine ernste junge Frau. Sie hat ihre dunkelblonden Haare zum strengen Zopf gebunden, lächelt kaum und hält ihre Hände auf dem Tisch gefaltet. Sie sitzt in ihrem trostlosen kleinen Büro mit Neonlicht in der Kiewer Mogilew-Akademie. Sie ist Professorin an der Universität und das mit 29 Jahren. Und das an der ukrainischsten Hochschule des Landes und das als Russin. Erste Prüfungen als Studentin hat sie noch mit Wörterbuch geschrieben. Jetzt hält sie Vorlesungen in Politik und Geschichte auf Ukrainisch. Der Nationalismus in der Ukraine, er ist weniger an die Abstammung, sondern mehr an die Sprache gekoppelt. Man hat versucht, einen monolingualen Staat zu bilden, sodass diejenigen, die nicht ukrainisch sprachen, keine richtigen Ukrainer mehr waren. Dann wurden diese Stimmungen zum Glück ruhiger, aber jetzt, wo sich die Krim abgespaltet hat und die Ostukraine abspalten will, wurden sie wieder sehr stark. Trotzdem bereut sie nicht, auf dem Maidan gewesen zu sein. Auch wenn sie vor einem Jahr nicht gedacht hat, dass jetzt in ihrer Heimat Krieg und Inflation herrschen würde. Dass sie von ihrem Professorengehalt nichts mehr bezahlen kann. Aber auch keine Zeit hat, Geld auszugeben, weil sie ihre Freizeit mit Freiwilligenarbeit verbringt. Viele Bereiche des öffentlichen Lebens in der Ukraine gibt es jetzt doppelt. Einmal staatlich und einmal als Freiwilligenorganisation. Juristische Hilfe, Hilfe für Flüchtlinge, Versorgung der Armee, Freiwilligeneinheiten für die Front. Die Freiwilligendienste sind oft besser, weil dort die Menschen einfach mitdenken. Sie laden die Experten ein oder verschicken Verwundete zur Behandlung ins Ausland, wenn zum Beispiel irgendein Eingriff dort besser ist. Алиса hat gesundheitliche Probleme und konnte nicht lange auf dem Maidan bleiben. Als die Menschen bei minus 15 Grad mit Wasserwerfern angegriffen wurden, musste sie sich etwas anderes überlegen. Sie saß am Telefon und hat organisiert. Lebensmittel- und Verwundetenversorgung, Auskunft, Suche nach den Verschwundenen. Menschen aus dem ganzen Land riefen an, um nach ihren Verwandten zu suchen. Meist fanden sich die Gesuchten wieder. Man hatte sich in der Menge verloren, das Handy war leer oder man hatte eine Wohnung zum Schlafen gefunden. Viele Menschen verschwanden, wurden getötet oder verwundet und entführt. Viele Leichen sind in den Monaten danach aufgetaucht. Nach 30 Vermissten fandet Алиса immer noch. Als es erste Tote, viele Verletzte und Menschen mit Erfrierungen gab, fuhr Алиса auf eigene Faust nach Brüssel, um im Europaparlament Spenden für medizinische Hilfe zu sammeln. Doch dann gab es Massenerschießungen auf dem Maidan und Алиса musste zurück. Zurückgekehrt ist sie in ein anderes Land. In ein, wie sie sagt, besseres Land. Doch der neue Weg ist steinig. Что ещё меня очень беспокоит, это то, что украинское общество радикализируется. Was mich sehr beunruhigt, ist, dass die ukrainische Gesellschaft sich gerade sehr schnell radikalisiert. Wenn irgendwelche Meldungen kommen, dass es auf der ukrainischen Seite schlimme Menschenrechtsverletzungen gibt, sagen alle, Quatsch, wir kämpfen doch für die gerechte Sache. Aber insgesamt hat das Land sich zum Positiven verändert. Ich merke das im Unterricht. Früher hat sich keiner für die aktuelle Politik interessiert. Jetzt wollen alle mitdiskutieren und auch mitgestalten. Fast jeder sagt, ich arbeite in einer freiwilligen Organisation. Als die schlimmste Schlacht war, vom 18. auf den 19. Februar, da stand ich hier an der zweiten Barrikade. Die Kräfte waren ungleich verteilt. Gegen uns waren zwei Panzerfahrzeuge, mehrere PKWs. Unser Kommandeur ist auf die Barrikade geklettert und rief, Jungs, die Lage ist heikel. Also bin ich auch hoch. Und dann sehe ich, hinter den Polizeieinheiten stehen Reihen von Schützen mit Maschinengewehren, in Tarnkleidung, ohne Abzeichen. Sie haben die komplette Straße blockiert. Wir haben verstanden, dass wir nicht mehr nach vorne können, nicht mal flüchten. Tränen tropfen von Taras Flauschbart. Er sagt, es sei wegen der Kälte. Viele waren sehr jung, unerfahren, wie Taras sagt. Voller Enthusiasmus oder Schuldgefühl rannten sie die Straße hoch zu den Administrationsgebäuden, wo Schützen auf sie warteten. Fast 100 Menschen sind so gestorben. Deswegen heißen sie jetzt die Himmlische Hundertschaft. Jetzt soll diese Straße hier in die Straße der Himmlischen Hundertschaft umbenannt werden. Aber ich frage mich, waren das eigentlich Helden oder Opfer? Man müsste eine Untersuchung einleiten. Wer hat die Erschießung angeordnet, wer ausgeführt? Diese Menschen dienen der heutigen Macht. Sie braucht doch immer Spione und Henker. Deswegen will hier keiner die Untersuchung. Stattdessen schaffen sie Helden, geben den Menschen einen Mythos, eine Legende, benennen die Straßen um und schließen damit mit dem Maidan ab. Aber die Schuldigen bleiben unbestraft. Das ist das übliche Spiel. Maidan ist noch nicht vorbei. Die Menschen gingen dorthin, um das Alte zu zerstören. Jetzt müssen sie das Neue aufbauen. Noch gibt es die Hoffnung, dass der Krieg irgendwann vorbei ist, dass der Südosten sich wieder ins Land integrieren lässt, dass die neue Regierung die Inflation stoppt und eine gerechte Sozialpolitik einführt, dass Putin die Ukraine ziehen lässt und Europa sie aufnimmt, dass die Geschichte der Ukraine keine festgerostete Feder in der alten Matratze der Weltgeschichte ist und sich nicht ständig im Kreis dreht. Maidan hat den Menschen die Möglichkeit gegeben, ihre besten Eigenschaften zu zeigen. Und ich war einfach glücklich zu sehen, dass Menschen noch solche Eigenschaften besitzen. Das alte System ist zwar zerstört, aber die Menschen sind die alten geblieben. Sie wissen nicht, wie das andere Leben geht. Das heißt, wir müssen jetzt 40 Jahre durch die Wüste wandern, damit eine neue Generation heranwächst. Das ist die direkte Demokratie, das ist die Grassroots-Gesellschaft, von der die Linken in Europa oder Obama träumen. Wir alle bedanken uns bei Putin dafür, dass wir endlich verstanden haben, wie sehr wir dieses Land lieben. Wir wollen hier bleiben und das Land aufbauen. Maidan ist nicht beendet. Der ist nur geräumt. Aber der wird weiterleben. Ich wünsche mir, dass es einen permanenten Maidan gibt, dass er ständig die Entwicklungen im Land beeinflusst. Das ganze Land soll zu einem Maidan werden, einem Land der Menschen, die ihr Land selber lenken. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.